Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 10. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Es war ein schöner, warmer Sonnentag, als ich die Anstalt verließ. Zum Kampfe gegen des Lebens Widerstand mit meinen Manuskripten bewaffnet. Und da sind Sie dann zu diesem Münchmeier gelaufen und haben Ihre Honorare kassiert. Von kassieren kann im eigentlichen Sinn nicht recht die Rede sein. Der Herr Münchmeier konnte mir nicht die Voraussetzung für eine kontinuierliche, vielseitige, langwährende und umfassende literarische Tätigkeit bieten. Und zum anderen, was damit unmittelbar zusammengeht, auch nicht die erhoffte und dringend benötigte materielle Sicherheit. Nicht einmal das, was man Existenzminimum nennt. Sie wollen doch wohl damit nicht Ihren Rückfall in die Kriminalität rechtfertigen. Wir halten das hier noch mal fest. Am Montag, 2. November 1868, konnte Karl May vorzeitig infolge allerhöchster Gnade aus dem Arbeitshaus Schloss Osterstein in Zwickau entlassen werden. Wenn ich mir das erlauben darf zu bemerken, es wurde mir auch vom Vereine zur Fürsorge für entlassene Sträflinge im Königreich Sachsen keinerlei Hilfe zuteil. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe von meinen Eltern Unterstützung erhalten. Das stimmt so nicht. Der Angeklagte will sich hier ganz offensichtlich noch einmal rückwirkend ein Alibi verschaffen. In Wirklichkeit war sein Aufenthalt bereits im April unbekannt. Da haben Sie die Bekanntschaft dieser jungen Dienstmagd gemacht. Auguste Gräßler aus Raschau bei Schwarzenberg. Geboren 1848, Tochter des Handelsmannes Karl August Gräßler aus Raschau, ab 1869 vollweise. Diese Auguste Gräßler war Ihre Geliebte? Ja. Am 29. März 1869 vormittags recherchierte Karl May als Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig beim Materialwarenhändler und Stumpfwirker Karl Friedrich Reimann nach Falschgeld. Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass May mit besonderer Perfidie sich gerade dieses Opfer seiner schändlichen Tat ausgesucht hatte. Reimann sprach dem Alkohol so exzessiv zu, dass er wenige Jahre später an Delirium tremens verstarb. Es wurde ein Steckbrief nach dem Angeschuldigten ausgegeben. Dunkelbraunen Haares, ohne Bart, bekleidet mit Rock, Weste und Hosen von braunen, gelblich schimmernden Stoffen. May verlangte das Geld des Krämers zu sehen, weil dieser im Verdacht stünde, einer Falschmünzerbande anzugehören. Ich erklärte weiter nichts als einen 10-Taler-Schein zu haben und holte diesen herbei. Der Fremde prüfte den Schein genau und behauptete, er sei falsch. Er müsse ihn wegnehmen. Auch eine an der Wand hängende Taschenuhr wollte er als gestohlen erkennen. Auch verlangte er, das Silbergeld zu sehen, weil falsche Taler im Umlauf wären. Auf Vorzeigen steckte er einige zu sich. Dann sagte er, er müsse mich mit nach Klausnitz nehmen, wo ein Verhör stattfinden sollte. In Klausnitz angekommen, bezeichnete er das Haus, wo das Verhör stattfinden sollte und bedeutete mir, ich sollte einstweilen in den Gasthof gehen. Ich würde gerufen werden, wenn es nötig sei. Aber leider musste der arme Wiederauer erfahren, dass er ein Geprellter sei. Denn der angebliche Leipziger Polizeimann war mit 10-Taler-Schein, Uhr und einigen Silbertalern verschwunden. Und sagte, ich wäre beschuldigt, falsches Geld ausgegeben zu haben. Er nahm dann etwa 30 falsche Taler an sich und forderte mich auf, ihm zum Gerichtsamt Krimmitschau zu folgen. Erst als in Ponitz bei Merame, 21 Kilometer westlich von Hohenstein, erneut ein Mitglied der geheimen Polizei nach Falschgeld fahndete, unter dem Vorgeben, austreten zu müssen, abseits getreten und hat querfeldein die Flucht ergriffen. Ist aber von mir und einem zu Hilfe gerufenen als Geheimpolizist ausgegeben, sofort verfolgt und eingeholt worden. Hat dann, nachdem er vorher das mir abgeschwindelte Geld von sich geworfen, ein Doppelterzerol aus der Tasche gebracht und damit auf uns zu schießen gedroht. Da wären Sie bereit gewesen, für ein paar luppige Taler zum Mörder an Ihren Mitmenschen zu werden. Aber das Doppelterzerol ist doch gar nicht geladen gewesen. Aber seinen Zweck hat es doch erfüllt. Sie konnten fliehen. Geschickt hinterließen Sie dabei noch eine Visitenkarte mit dem Namen Julius Metzner, Oberlungwitz, aufgedruckt. Der Vorfall in Ponitz erleichterte der sächsischen Polizei die Aufklärung. Die geometrische Mittellinie zwischen Wiederau und Ponitz verläuft genau durch Hohenstein-Ernsthal. Als ich aus dem Schlafe erwachte und den Laden aufstieß, drang das helle Tageslicht zu mir herein. Meine Uhr sagte mir, dass ich 3,5 Stunden geschlafen hatte. Halef war schon aufgestanden. Ich fand ihn unten in dem Stalle. Er putzte an dem Rappen herum und zwar mit einem solchen Eifer, dass er meinen Eintritt zuerst gar nicht bemerkte. Du musst in die Apotheke gehen. Nun, recht magst du haben, zumal ich mir auch noch die Blätter zu kochen habe. Aber ich weiß ja nicht, wo die Apotheke ist und in der ganzen Stadt wird noch niemand auf den Beinen sein, um mir das Haus zu zeigen. So ein berühmter Spuren- und Pferdensucher wird doch wohl auch eine Apotheke finden. Ich will es versuchen. Zuvor aber werde ich dem Kasi Mufti noch einen Besuch abstatten. Ich fand ihn auch wirklich im Hofe des Gerichtes, wo er im Sessel des Kotschabascha saß und respekterheischende Gebärden für sein neues Amt einübte. Hast du vielleicht schon einmal den Namen Alachi gehört? Es sind die schlimmsten Skipetaren, die es gibt. Zwei Brüder in riesiger Gestalt, deren Kugeln niemals fehlgehen und deren Messer stets die Stelle treffen, nach welcher sie gerichtet sind. Ihre Heiduckenbeile sollen entsetzliche Waffen sein. Warum nennt man sie Alachi? Weil sie zwei Schecken reiten. Pferde, welche den Teufel ebenso im Leib haben wie ihre Herren. Sie sollen am 13. Tag des Monats Muharram geboren sein. Das ist der Tag, an welchem der Teufel aus dem Himmel verstoßen wurde. Ihre Herren geben ihnen täglich ein vollgeschriebenes Blatt des Koran im Futter zu fressen. Darum sind sie unverwundbar, schnell wie der Blitz, gegen jede Krankheit gefeit und tun niemals einen Fehltritt. Effendi, nimm dich in Acht. 30 Männer wie du vermögen nichts, gar nichts gegen diese zwei Skipetaren. Wenn sie dich erwischen, so bist du verloren. Ich meine es gut mit dir. Die ganze Geschichte war natürlich Schwindel. Aber sollte ich mich mit dem Anwalt streiten, der zwar geistig sehr gut veranlagt zu sein schien, aber zutiefst doch von dem Wahnglauben des Orients befangen war? Ich verabschiedete mich von diesem Hüter des Rechts, eilte zurück und fand auch in der Mitte des Dorfes ein sehr altes, baufälliges Ding, das wohl ein Haus sein sollte. Und wie sich herausstellte, die Apotheke war. Ich versorgte mich mit Celtis Australis, also Sadar, und Alkali, das ich in Gestalt einer Flasche Eau de Javel Fabrique de Charles Gauthier Paris erhielt. In einem anderen Laden besorgte ich mir ein paar lange Strümpfe, welche bis zum Oberschenkel hinaufreichten, und ein grünes Turbantuch, wie nur die Abkömmlinge des Propheten es tragen dürfen. In einem dritten Laden kaufte ich eine Brille mit blauen Schutzgläsern. Dann eilte ich zu unserer Herberge zurück, wo ich Halef, Osko und Omar Ben Sadik von meinem Plan in Kenntnis setzte. Vorsicht! Unsere Vorbereitungen nahmen nicht mehr als eine halbe Stunde in Anspruch. Die Sadar-Blätter wurden in verdünntem Eau de Javel gekocht und die Lauge war durch ein altes Leintuch gegossen. Ich reite jetzt los. Und die anderen verlassen das Tromschau um Mittag. Ich verabschiedete mich und machte mich auf den Weg. Halef begleitete mich bis vor die Stadt. Dort stieg ich ab und trat hinter die Sträucher. Der kleine Hatschi hatte das Gefäß mitnehmen müssen, in welchem sich der Sadar-Absud befand. Mit Hilfe eines Läppchens, welches er zu diesem Zwecke mitgebracht hatte, musste er mir von der Flüssigkeit vorsichtig in das Haar des Kopfes und des Bartes streichen. Dann zog ich die langen Strümpfe an und darüber Halefs Gebetspantoffel. Oh Allah, welch ein Wunder. Dein Haar beginnt ja ganz hellblond zu werden. Nun setzte ich den Fess auf und Halef musste mir das grüne Turbantuch um denselben binden, sodass rechte Hand das ausgefranste Ende desselben herabhing. Nur die direkten Nachkommen des Propheten dürfen diese Auszeichnung tragen. Hab keine Sorge. Ich will diese Sünde gerne auf mein Gewissen nehmen. Um die Verwandlung zu vollenden, setzte ich nun die Brille mit den blauen Gläsern auf und schlang die Reitdecke um meine Schultern ungefähr so, wie ein Mexikaner seine Serape trägt. Sidi, du bist ganz und gar ein anderer geworden. Ich weiß nicht, ob ich dich erkennen würde, wenn du so an mir vorüberrittest. So wollen wir jetzt scheiden. Lebe wohl. Mache keinen Fehler. Ich ritt nach Nordwest einer gefährlichen und vielleicht verhängnisvollen Zukunft entgegen. Zunächst hatte ich freilich keine Veranlassung, eine Gefahr zu befürchten. Ich sah aus wie ein armer, direkter Nachkomme Mohammeds, bei dem gar nicht viel zu holen war. Und wenn ich auch meine Gewehre zurückgelassen hatte, so trug ich doch die beiden Revolver in der Tasche. Und diese genügten vollständig, um auch noch mehr als nur zwei Angreifer unschädlich zu machen. Zur Linken hatte ich die nordöstlichen Berge des Veli Zadak. Und zur Rechten senkten sich die Höhen des Plaschkavica Planina hernieder. Keinen Menschen traf ich. Und erst nach mehr als einer Stunde erreichte ich einen Weiler, welcher nur aus einigen Häusern bestand. Auch weideten hinter dem Haus drei Pferde, von denen zwei gesattelt und weiß und dunkelbraun gescheckt waren. Vor dem Haus an einem Tisch saßen zwei Männer. Ich war überzeugt, die Gesuchten vor mir zu haben. Willst du nicht ein Gläschen Raki mit uns trinken? Sie mussten Brüder sein, sie sahen einander ungemein ähnlich. Kennst du nicht das Wort des Koran, welches den Raki verbietet? Ich weiß nichts von ihm. Der Prophet sagt, ihre Gewehre lehnten an den Tischen. In ihren Gürteln funkelten Messer und Pistolen und an der linken Seite hatte jeder ein Heiduckenbeil gleich einem Säbel. Steige also ab, frommer Mann, und mach es so heilig, wie du selber bist. Als ich nun aus dem Sattel war, hinkte ich gravitätisch zu dem Tisch. Du hast ja ein Bein hinter dir her. Hast du dich beschädigt? Nein, es ist mein Kismet. So bist du lahm geboren. Mhm. Willst du nicht uns unwürdigen Sündern deinen heiligen Namen? Ich schob die Brille auf der Nase zurecht. Ich bin Sherif Haji Shehabedin Abdelkader Ben Haji Ghazali Al-Farabi Ibn Tabit Merwan Abdullah Akhamed Abu Bashar Shatid den schon nach. Ja, das reicht. Und wo willst du hin? Nach Skopje, um die Gläubigen dort in den Gesetzen und Regeln des Koran zu unterrichten. In Skopje? Es sollen viele Skipetan dort sein. Und die taugen nicht. Oh, der Shaitan hat sie besessen. Ich kenne sie nicht, aber sie sollen Diebe, Räuber und Mörder sein. Die Hölle selbst ist noch viel zu gut für sie geschaffen. Hast du denn noch keinen Skipetar gesehen? Ich habe noch nie das große Unglück gehabt, einem dieser Sünder zu begegnen. Dazu schnitt ich ein möglichst einfältiges Gesicht. Sie schienen großes Vergnügen an meiner Albernheit zu haben. Und woher kommst du? Ich komme von Ostromtscha. Wir hörten, dass in letzter Nacht dort ein großes Feuer gewesen sei. Es war oben auf dem Berg. Die Hütte des alten Mübarek ist abgebrannt. Ich war dabei, als er gefangen genommen wurde. So hast du vielleicht auch die vier Fremden gesehen, welche das alles angestellt haben. Ich habe sogar mit ihnen in demselben Khan gewohnt und geschlafen. Würdest du sie wiedererkennen, wenn sie dir jetzt begegneten? Augenblicklich. Das ist gut. Sehr gut. Wir erwarten sie nämlich. Denn wir müssen mit ihnen reden. Diesen Männern wird nichts geschehen, weil wir ihnen nämlich beistehen werden. Wir sind ihnen von Radovich aus entgegengeritten. Wir wollen sie empfangen und sie überraschen. Sie sollen nämlich bei uns wohnen. Wir werden ihre Gastfreunde sein. Wehe dem Menschen, der ihnen ein Leid tun wollte. Aber sie können vielleicht überfallen werden, bevor sie hierher kommen. Weiter oben, nach Radovich zu, ist ein passender Ort, nämlich da, wo es durch den Wald geht. Wenn sie dort angefallen würden, so wären sie rettungslos verloren. Sag mir nur, was ich tun soll. Mein Bruder ist der Meinung, und ich stimme ihm bei, dass es sehr gut wäre, wenn auch wir uns dort verstecken würden. Dann könnten wir den Überfallenen Hilfe bringen. Ja, bist du bereit dazu? Ich reite mit. So, steig auf. Habt ihr den Raki bezahlt? Nein. Ach, der Wirt hat ihn uns umsonst gegeben. Ich trat zum Fenster und warf ein paar wenige Piaster hinein. Der eine ging hinter das Haus, um die Pferde herbeizuholen. Und der andere blieb bei mir, damit ich ihnen sicher sei. Als wir dann über die Brücke ritten, wendete ich mich einmal im Sattel um. Vor seiner Türe stand der Wirt und erhob warnend die Hand. Jenseits der Brücke führte die Straße zuerst zwischen Feldern dahin. Dann kamen Weiden, hierauf Buschwerk und endlich ritten wir in einem dichten Wald. Das ist der Ort. Hier müssen wir uns verstecken. Rechts und links gab es Felsenstücke, hinter denen man sich verbergen konnte, um dann von dem hohen Rand aus in die Höhlung des Weges hinabzuschießen. Ja, reiten wir da links, die Böschung hinan. Nun wurde Halt gemacht. Die Pferde sollten beieinander angebunden werden. Ich hatte einen sehr hohen, auf der einen Seite ziemlich spitzen Kragenknopf in der Tasche. Diesen zog ich unbemerkt hervor und steckte ihn unter den Sattel, sodass seine Spitze auf den bloßen Leib des Pferdes zu liegen kam. Hey, was ist denn das mit deinem Pferd? Es kann uns verraten. Das wird noch schlimmer werden. Mein Gaul kann es nicht leiden, in der Nähe anderer Pferde angebunden zu sein. Ja, so schaff ihn fort. Ich band das Pferd los und führte seine Strecke weit fort. Dann aber rannte ich in höchster Eile fort, durch Busch und Strauch, bald springend, bald kriechend, bis ich die Straße betreten konnte, ohne von den beiden Räubern gesehen zu werden. Dort riss ich ein Blatt meines Notizbuches heraus und schrieb darauf. Reitet einsam vorüber. Oskar und Omar langsam. Halef in stärkster Karriere, ungefähr 2000 Schritte. Diesen Zettel befestigte ich mittels eines Holzpflöckchens, welches ich schnitzte an dem Stamm eines hart am Wege stehenden Baumes, sodass er unbedingt gesehen werden musste. Nun rannte ich ebenso schnell wieder zu dem Pferd zurück. Ich war noch nicht ganz da, so hörte ich schon Schritte. Hey, wo bist du so lange? Habt ihr mir etwa gesagt, wie lange ich fortbleiben darf? Jetzt frag nicht so albern, Esel. Packe dich fort, dahin, wo wir sitzen. Du wirst dich jetzt nicht wieder neben, sondern zwischen uns setzen. Dich müssen wir vorsichtig behandeln. Endlich hörten wir von rechts her ein Geräusch. Euch, es kommt jemand. Sanda griff nach seinem Bein. Vielleicht sind sie es. Es ist nur ein einzelner Reiter. Dort biegt er um die Ecke. Ich sah zu meiner Freude Omar kommen, und zwar ganz allein. Man hatte meinen Zettel also gesehen und gelesen. Dort kommt noch einer. Auch so und habe nichts. Aber wollen wir denn alle vorüberlassen? Jetzt ja. Bedenke, dass unsere Schlüsse gehört werden. Natürlich. Von den Skipetanen, die hier irgendwo versteckt sind. Nun musste Halef kommen. Hey, wohin? Ich stand auf. Zu meinem Pferd. Hörst du nicht, dass es wieder unruhig wird? Der Shaitan hole dein Pferd. Du bleibst. Ein dritter Reiter. Still. Donner. Welcher Pferd? Das ist der Fremde. Nein. Das muss er sein. Nein. Doch, das ist der. Nein, der Reiter ist zu klein. Aber der Rappe ist ein Vollblut-Araber. Ein echtes, reines Blut. Oh Allah, er fliegt wie der Wind. Er hatte freilich wörtlich recht. Der Name meines Hengstes war Ri. Und dieses Wort bedeutet ja Wind. Mein kleiner, wackerer Halef stand in den Bügeln weit nach vorn geneigt. Er ritt ausgezeichnet. Halt ihn auf. Glanzvoll. Schieß ihn herab. Schnell, schnell. Biba riss sein Gewehr an die Wange. Aber der Rappe jagte so schnell vorüber, dass zum Zielen gar keine Zeit vorhanden war. Ah, ist ihn nachkommen. Da vorne ist ja bald zu Ende. Ein mächtiger Sprung brachte mich zu den Schecken und im Nu waren dieselben losgebunden. Ich zog die Peitsche aus dem Gürtelschal und schlug auf sie ein. Sie bäumten auf und schossen davon. Halt, die Schecken haben sich losgerissen! Warum hast du sie nicht gehalten? Sie sind durch eure Schüsse erschreckt. Warum schießt ihr auf Leute, die euch nichts zu leid tun? Übrigens gehören die Pferde nicht mir, sondern euch. Ich bin nicht euer Knecht und hab nicht auf sie zu achten. Das wagst du uns zu sagen? Er hatte die Flinte in der rechten Hand und holte mit der geballten linken aus, um nach mir zu schlagen. Ich erhob den Arm, um mit einem Gegenhieb zu parieren, hatte aber einen Stein, welcher hinter mir lag, nicht beachtet und stürzte über denselben hinweg und zu Boden. Da erhob er den Kolben und gab mir einen Stoß an die Brust, den ich nur halb zu parieren vermochte. Der Stoß benahm mir den Atem. Aber im nächsten Augenblick schnellte ich empor, packte ihn mit beiden Händen beim Gürtel, hob ihn in die Höhe und warf ihn an den Stamm eines mehrere Ellen von mir stehenden Baumes, das an dem Fuß desselben regungslos zusammensank. Dabei wurde ich von hinten gepackt. Das sollst du büßen. Bibar hatte mich um den Leib gefasst und wollte mich aufheben. Das hatte noch niemand vermocht. Ich spreizte die Beine aus, zog die Schultern zusammen und holte tief Atem, um mich schwer zu machen. Dabei fühlte ich im linken Fußgelenk einen stechenden Schmerz. Der Fuß versagte mir den Dienst. Ich musste ihn bei dem Fall verletzt haben. Der hinter mir stehende Skipetar strengte seine ganze Kraft an, mich emporzubringen. Es war notwendig, mich aus der Umarmung zu lösen. Darum zog ich das Messer und versetzte meinem Gegner einen Stich in die Hand. Natürlich hatte ich mich schnell umgedreht. Blitzschnell gab ich ihm einen Hieb an die Schläfe, dass er mit einem langen, verlöschenden Atemzug ohnmächtig wurde. Ich untersuchte beide. Tot waren sie nicht. Ich nahm ihnen die Pulverbeutel, welche sie an den Gürteln hängen hatten, und zertrat ihre Gewehre. Bei diesem Geschäft fühlte ich nun deutlich, dass mein linker Fuß verletzt war. Hatte ich mich vorher hinkend gestellt, so hinkte ich nun gezwungenermaßen zu meinem Pferd. Nachdem ich eine Weile geritten war, hörte der Wald auf. In nicht allzu weiter Entfernung sah ich Halef, Osko und Omar halten. Sie erkannten mich augenblicklich und sandten mir laute Freudenrufe entgegen. Ich gab dem Pferd nicht die Sporen, sondern die Pantoffeln und galoppierte zu ihnen hin. Der Fuß, welchen ich mir im Kampfe mit den Alachi verletzt hatte, begann mich zu schmerzen. Es war notwendig, ihn zu untersuchen. In Radovic angekommen, nahmen wir Quartier im Gasthof zur Hohen Pforte und ich schickte Oma Ben Sadek einen Eimer Gips zu besorgen und Osko nach einem Arzt. Beide trafen etwa zur gleichen Zeit im Gasthofe ein. Der Arzt war ein kleiner, außerordentlich dicker Mann, den ich eher für einen chinesischen Briefträger als für einen europäischen Eskulap gehalten hätte. Sein Name war Chefhatsch und Chefhatsch heißt auf Deutsch Marterstein. Sprichst du gern viel? Na, ich auch. Schreist du leicht? Nein. Sehr gut. Ein schneller Griff, ein kräftiger Ruck, ein leichtes Knirschen im Gelenk. Dann sah er mich blinzelnd an. Nun, wie war's? Allerliebst. So, sind wir fertig. Nur noch verbinden. Wir machen Schienen. Habt ihr Holz? Ich will einen Gipsverband. Gips? Bist du toll? Mit Gips schmiert man Wände und Mauern an, aber keine Beine. Und mit Gips macht man auch prachtvolle Verbände. Möchte ich sehen. Ich zeigte es ihm. Halef und Osko halfen mir dabei und nach nur wenigen Minuten trug ich um den Knöchel einen prächtigen Gipsverband, wie man ihn besser nicht applizieren kann. Effendi, dein Kopf ist die Wiege des Menschenverstandes und dein Gehirn beherbergt das Wissen aller Völker. Darum hattest du das Kismet, die große Frage zu lösen, wie die Brüche, Verstauchungen und Verrenkungen zu behandeln sind. Dein Ingenium hat alle Sphären durchmessen und alle Gebiete der Wissenschaft durchforscht, bis es auf den schwefelsauren Kalk gekommen ist, welcher von unwissenden Barbaren Gips genannt wird. Du hast Wasser dazu getan und ihn umgerührt, damit er seines Kristalles beraubt werde und auf Leinwand gestrichen werden kann, die man um die Gelenke, Knochen und Röhren wickelt, um denselben Halt zu geben, wenn sie dessen bedürfen. Dadurch wirst du im Laufe der Zeit Millionen von Beinen und Armen vor Verkrümmung und Verunstaltung bewahren und die Professoren der Zukunft werden Piaster sammeln, um dir ein Denkmal zu erbauen, auf welchem dein Kopf in Stein ausgehauen oder deine Gestalt in Erz gegossen ist. Ich danke dir. Die Wahrheitsliebe gebietet mir, dir mitzuteilen, dass nicht ich es bin, der die große Erfindung gemacht hat. Der gelehrte Mann, dem so viele Leute ihre Wohlgestalt zu verdanken haben werden, hieß Matthiesen und war ein berühmter Wundarzt im Lande Holland. Effendi. Wenn du auch nicht der Erfinder selbst bist, so hast du doch diese unvergleichliche Wohltat hier eingeführt. Allah, Allah, köstliche Entdeckung, herrliche Erfindung. Ich laufe, ich eile, das muss ich mir aufschreiben. Sehr früh am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg. Und um 3 Uhr nachmittags kamen wir ins Biganzi an. Natürlich ließen wir uns sofort einen Khan zeigen. Man sah es der Wirtschaft sogleich an, dass der Besitzer ein Bulgare sein müsse. Und so war es auch. Zwei Knechte mussten mich vom Pferd nehmen und in die Stube tragen, wo es zu meinem Erstaunen ein Ding gab, welches aus einem Lehngestell bestand, auf welchem ein langes, breites und weiches Polster lag. Du wunderst dich, dieses Sofa hier zu finden, Herr. Es ist in Sofia gebaut und auf einem Wagen hierher gekommen. Du wirst das Sitzen mit untergeschlagenen Beinen nach Art der Orientalen gewöhnt sein, denn ich sehe, dass du ein Musulmann und Hadschi bist. Aber ich bin ein Christ und darf mit ausgestreckten Beinen sitzen. Ich bin kein Moslem. Und trägst das Hamai, der Mekka-Pilger? Ist das verboten? Ja, sehr streng. Durch die Gesetze des Kalifen. Ja, die gehen mich als Christ nichts an. Ich habe auch nichts dawider, wenn ein Mohammedaner unsere Bibel bei sich trägt. Gibt es hier im Wald eine einsame Hütte, welche in einer Schlucht liegt? Ist dir so etwas bekannt? Es gibt allerdings draußen im Wald eine Hütte, die ganz im finstersten Winkel der Schlucht liegt. Ist dir ein Ort oder ein Gebäude namens Karanormankan bekannt? Ist mir völlig unbekannt. Hier in der Umgegend kann es nicht sein. Hast du von dem Schutt gehört? Gewiss. Er ist der Anführer einer über diese ganze Gegend verbreiteten Verbindung von Verbrechern. Man kennt ihn nicht, man weiß nicht, wer er ist und wo er wohnt. Aber er und seine Leute sind überall. Ich suche ihn. So bist du wohl ein oberer Herr der Polizei. Und reisest als Geheimpolizist in dieser Gegend? Du wirst ihn niemals finden. Ich bin ihm bereits auf der Spur. Es lebt hier bei euch in Spiganzi ein Vertrauter von ihm. Wen meinst du? Sein Name ist Churak. Herr, ich will dir alles glauben, nur das nicht. Der Fleischer Churak ist ein braver Mann, er ist sogar mein Freund. Dann bist du in der Wahl deiner Freunde nicht sehr vorsichtig gewesen. Bringe Beweise, Effendi. Also höre. Ich berichtete ihm nun, was sich in Ostromscha zugetragen hat. Herr, du sagst mir lauter Dinge, die mich in Erstaunen versetzen. Ich will, dass du zu dem Fleischer gehst und ihm sagst, er möge sich zu mir bemühen, denn ich hätte mit ihm zu reden. Sehr wohl. Er ging hinaus, um den Boten zu schicken, den ich dann im Hause des Fleischers verschwinden sah. Ich nahm die Kopsche heraus, welche ich dem Ismilaner Wirt Desilim abgenommen hatte, und steckte sie vorn an meinen Fes. Diese Kopsche als das Zeichen der Mitgliedschaft der Bande musste uns vor dem Fleischer legitimieren. War der Mübarek mit seinen Begleitern nicht angekommen, so durfte ich hoffen, heute hinter das so lange vergeblich gesuchte Geheimnis zu kommen. Dann sah ich ihn mit dem Boten drüben aus dem Hause kommen. Er trug ein Fes, rote Pumphosen, eine blaue Weste mit Silberschnüren verziert und eine rote, goldgestickte, weitärmelige, kurze Jacke. Bist du der Effendi, der mit mir sprechen will? Ja, verzeihe, dass ich dich störe und setze. Gestatte, dass ich stehen bleibe. Meine Zeit ist kurz. Ich zeigte mit dem Finger auf die Kopsche. Kennst du das? Nein. Sieh dir diesen Knopf genau an. Ich handle mit Pferden und Rindern. Nicht aber mit Knöpfen. Ich bin gekommen, um dir einen Gruß zu bringen. Von wem? Woher kommst du? Aus Istanbul. Ich bin ein Abgesandter des Ustaf, von welchem du gehört haben wirst. Ich weiß. An wen hat er dich gesandt? An den Schutt. Die Kopsche, welche du trägst, ist diejenige eines Anführers. Du bist einer der unsrigen. Ich darf Vertrauen zu dir haben und heiße dich willkommen. Was erwartest du von mir? Dass du mich zur Hütte führst. Denkst du, den Schutt dort zu finden? Hoffentlich. Nun, ich kann dir im Vertrauen sagen, dass er dich dort erwarten wird, wenn ich ihn benachrichtige. Aber ich sehe, dass mit deinem Bein etwas nicht in Ordnung ist. Ich werde dir eine Sänfte schicken. Ich werde dir Dank wissen. Wirst du auch die Träger bestellen? Wo denkst du hin? Du wirst dich von deinen Leuten tragen lassen müssen. Gut, so mögen sie die Sänfte holen. Aber nicht sogleich. Ich muss erst den Schut benachrichtigen. Von jetzt an in einer Stunde holt ihr die Sänfte und kommt vor das Dorf hinaus. Da rechts, von dem Tor aus. Ich warte draußen, denn man soll uns hier nicht beisammen sehen. Er ging. Wir versorgten unsere Pferde im Stall des Wirtes, aßen und nach einer Stunde holten Osko und Omar aus dem Hause des Fleischers die Sänfte. Und dann brachen wir auf. Die beiden Genannten trugen die Sänfte. Ihre Flinten hatten sie über den Achseln hängen. Halef schritt voran und trug drei Gewehre, das seinige und meine beiden, für welche es in der Sänfte keinen Raum gab. Als wir das Dorf hinter uns hatten, bemerkten wir den Fleischer. Nach ungefähr einer halben Stunde erreichten wir unser Ziel. Ich schob die Türe auf und blickte hinaus. Die Felswände stiegen ganz lotrecht empor und hatten da, wo sie sich trafen, einen nicht sehr tiefen Einschnitt, eine Spalte, welche vollständig kahl war. Hart an diese Spalte stieß die aus Holzknüppeln errichtete Hütte. Der Schut verlangt, dass ihr die Waffen ablegt. Die Waffe ist das Zeichen des freien Mannes. Wir sind gewöhnt, uns niemals von ihnen zu trennen. Jetzt müsst ihr es aber doch tun, sonst könnt ihr nicht mit dem Schut sprechen. Ich gebe meine Waffen nicht ab. Und wenn der Schut nicht mit uns sprechen will, so werde ich dich gar nicht weiter belästigen. Halef, Osko, Omar, wir kehren um. Du hast deinen harten Schädel. Er trat abermals ein und kehrte mit der Meldung zurück, dass wir kommen dürfen. Ihr könnt rein. Wir betraten die Hütte. Hier lang. Ganz hinten im Winkel stand eine Blendlaterne, neben welcher der Schutt saß. Er trug ein schwarzes, talarähnliches Gewand und hatte sich das Gesicht mit Ruß geschwärzt. Deshalb und wegen des spärlichen Lichtes waren seine Gesichtszüge nicht zu erkennen. Du hast mich rufen lassen. Was willst du von mir? Er hatte nur diese wenigen Worte gesprochen und doch war es mir, als ob ich diese Stimme schon einmal gehört hätte. Bist du der Shoot? Ja. So habe ich dich zu grüßen. Von wem? Zunächst vom Ustar in Stambul. Der lebt nicht mehr. Er ist tot. Er ist von der Galerie des Turmes von Galata gestürzt worden. Warum bringst du mir den Gruß eines Toten? Meinst du nicht, dass er mir denselben vor seinem Tod aufgetragen haben kann? Möglich. Die Strafe wird seinen Mörder treffen, denn dieser wird langsam und elendiglich verhungern und verschmachten. Und ferner bringe ich Grüße von dem alten Mübarek und von den beiden Alatschi. Diese drei haben mich bereits selbst begrüßt. Sie sind da? Ja, sie sind da. Und weißt du, wer ich bin? Der Schut? Nein. Der Schut bin ich nicht. Den wirst du niemals zu sehen bekommen. Du wirst überhaupt niemals wieder etwas sehen. Es trat hinter uns einen gewaltigen Schlag. Der Fleischer war verschwunden. Ich bin der alte Mübarek selbst. Die Laterne war verlöscht. Ein höhnisches Gelächter begleitete diese Worte. Dann wurde über uns eine helle Öffnung sichtbar. Wir sahen einen doppelten Strick, an welchem die Gestalt des Schwarzen hing und durch die Öffnung hinausgezogen wurde. Dann fiel oben die Klappe zu, welche die Öffnung verdeckte, und wir befanden uns in undurchdringlicher Finsternis. Ist der Schwarze durch das Loch hinaufgefahren und wir haben es ruhig geschehen lassen, ohne ihm eine Kugel mitzugeben. Es war doch Zeit genug dazu. Das ist wahr. Effendi, wir sind dumm gewesen. Ja, dumm. Hast du nicht dein Laternchen bei dir, das kleine Fläschchen, in welchem Öl und Phosphor ist? Wenn man ein Stück Phosphor in ein kleines Fläschchen mit Öl tut, so leuchtet der Phosphor, sobald man den Stöpsel öffnet, weil dadurch Sauerstoff hinzutreten kann. Ich trage stets ein solches Fläschlein bei mir. Wir wollen die Decke untersuchen. Es ist eine Klappe da und es fragt sich nur, wie sie zu öffnen ist. Und wie machen wir das? Wir bilden eine Pyramide. Omar stellt sich auf deine Schultern und ich klettere nach oben. Osko, du bist stark genug, uns beide zu tragen. Keine Angst, Effendi. Ich werde stehen wie ein Baum. Omar? Die Decke besteht aus starken Stämmen. Die kleine Falltüre ist aus Adern gemacht. Sie sind hier unter uns, an der Falltüre. Hört ihr? Auf welche Seite? Beide. Den Stutzen und den Bärentöter. Den Stutzen hing ich mir um, den Bärentöter richtete ich gegen die Türe. Pass auf, Omar. Ich kann nur die Läufe halten, und zwar dahin, wohin die Kugeln treffen sollen. Du nimmst den Kolben in beide Hände. Bei eins feuerst du den rechten, bei zwei den linken Lauf ab. Verstanden? Ja, Herr. Jetzt eins. Hier sitzt noch einer. Zwei. Nun warf ich die Klappe empor. Ich stemmte mich hoch und war im Nu mit dem Oberleib aus der Öffnung. Neben derselben lag ein Mensch. Die Leiche des Fleischers Churak, wie ich auf den ersten Blick bemerkte. Auf dem Dach der Hütte standen zwei Männer. Hinter ihnen brannte ein Feuer. Der eine hob sein Gewehr auf, um es auf mich zu richten. Rasch legte ich auf ihn an. Ich wollte ihn nicht töten und zielte auf seinen linken Ellbogen, den er mir sehr zielgerecht in die Höhe hielt. Ich drückte ab. Er ließ sein Gewehr fallen, schrie laut auf und stürzte von der Hütte hinab. Der andere wandte sich schleunigst um, sprang gleichfalls hinunter und rannte nach dem Feuer hin. Es war Beba, der Skipetar. Am Feuer saßen sein Bruder, Manach el-Bacha und Barut el-Amassar. Die drei sprangen auf und alle vier rannten in den Wald hinein. Derjenige, auf welchen ich zuletzt geschossen hatte, war also wahrscheinlich der alte Mübarek. Ich kroch vor bis zu dem Rand der Plattform. Richtig. Da unten auf der Erde, 6 Ellen oder etwas tiefer unter mir, lag die lange, hagere Gestalt regungslos. Im Schutze der Dunkelheit kletterte ich an der Felswand mit Hilfe des Seiles, das auf dem Dache lag, hinunter und öffnete die Tür für Halef, Omar und Osko. Ich krieche in den Wald hinein. Da muss ich sie sehen, wenn sie noch hier sind. Nun kroch ich los, immer am Felsen hin, durch Farn und andere Gestrüpppflanzen gut verdeckt. Ich fühlte mich ganz sicher. Was wussten diese Leute von dem indianerhaften Beschleichen eines Feindes? Ich schlüpfte weiter und hörte Stimmen. Endlich hatte ich sie erreicht. Denn der alte stieß einen letzten Schrei aus. Verfluchter Giauer. Es ist zu toll, den Fleischer durch die Decke hindurch zu erschießen und dem Schließer das Bein zu zerschmettern. Der arme Bursche hat einen elenden Tod gehabt. Er war mir schon längst im Wege und verursachte uns nur Störung. Man konnte kein vertrauliches Wort sprechen. Darum habe ich ihm, als ihr ihn hinter die Hütte brachtet, gleich noch einen guten Kolbenhieb gegeben. Schrecklich. Der Gefangenenwärter war von demjenigen, den er befreit hatte, ermordet worden. Jetzt? So rächte sich seine Tat von selbst. Wir führen den Plan aus, von welchem die vier Schurken waren doch wahre Hölleninsassen. Wir schicken ihnen unseren Zwerf auf den Hals, der sie uns an das Messer liefert. Er ist der schlaueste Bursche, den ich kenne. Anschließend begeben wir uns nach Vecha, auf dem Shardak. Dort treffen wir den Schut in seinem Kahn. So schlage ich vor, jetzt aufzubrechen. Länger konnte ich nicht warten und kroch rückwärts bis an den Felsen zurück, von wo ich weiter nach der Hütte hinschlich. Wir wollen die Burschen untersuchen. Vielleicht haben sie etwas Nützliches in den Taschen. Dem Fleischer lasst ihr alles. Aber was der Mübarek bei sich trägt, das nehmen wir. Hamdulillah. Sidi, Gold, Gold, Gold. Ja. Wir können es ihm nehmen, ohne befürchten zu müssen, ein Unrecht zu begehen. Mit diesem Gold können wir viele Sorgen lindern und uns den Himmel Allahs öffnen. Das hatte ich von dir erwartet. So stecke das Gold ein. Nein, nein, nein, behalte du es. Du sollst unser Schatzmeister der Almosen sein, Andy, lieber Alec. Der Alte hat die Augen auf. Er ist wieder bei sich, du noch. Alter Skelett, es wäre auch jammerschade, wenn die Kugel dich zu Tode getroffen hätte, denn so ein Ende hast du nicht verdient. Du sollst qualvoll sterben, damit du einen Vorgeschmack der Freuden bekommst, welche dich in der Hölle erwarten. Scheusal. Verhungern sollten wir und verschmachten? Meinst denn du, Dummkopf, dass du solche berühmte und glorreiche Helden festhalten könntest? Wir dringen durch Stein und springen durch Eisen und Erz. Du aber sollst in deiner eigenen Falle vergebens nach Hilfe und Labsal schreien. Selbstverständlich war dies nur eine Drohung. Er wurde in die Höhle geschafft und zwischen die Leichen gelegt. Ein wenig Todesangst konnte dem Unhold gar nicht schaden. Wir langten glücklich in unserem Gasthof an. Dort unterrichteten wir den Wirt von allem, was sich im Walde in der Hütte ereignet hatte. Sollte man so etwas für möglich halten? Ihr seid ja Leute wie die Gepanzerten des Kalifen Harun al-Rashid, die im ganzen Reich umherritten, um die Bösen zu bestrafen und die Guten zu belohnen. Ich erteilte ihm den Auftrag, die beiden Leichen und den verletzten Mübarek aus dem Wald zu holen. Es wurde dies eine kuriose und mehr als lächerliche Angelegenheit, denn als die tapferen Helden des Ortes, die mit Chingdarasabum in den Wald hinausgezogen, aus demselben zurückkehrten, mussten sie vermelden, dass alle Gesuchten spurlos verschwunden seien. Spät, es war wohl kurz vor Mitternacht, sah ich einen Reiter ankommen, welcher hier herbergen wollte. Er war sehr klein und schwach gebaut und auch gar ärmlich gekleidet. Dieser Arme war sicher kein Verbündeter von Räubern. Ich lud ihn ein, bei uns Platz zu nehmen und von den Resten unseres Mahles zu essen, welche noch auf dem Tische standen. Hast du Verwandte? Kein Menschen. Weib und Kinder sind mir vor 2 Jahren an den Pocken gestorben. Nun bin ich allein. Wie heißt es? Man nennt mich allgemein den reisenden Schneider. Aber mein Name ist Afrit. Kannst du mir sagen, wo deine Heimat ist? Warum nicht? Ich muss doch wissen, wo ich geboren bin. Ich stamme aus einem kleinen Gebirgsdorf im Shardak. Vecha heißt es. Ach, das war ja der Ort, wo das gesuchte Karanorman-Khan sei. Das Zusammentreffen mit diesem armen Mann konnte von großem Vorteil für mich sein. Bist du dort bekannt? Sehr gut. Ich bin ja oft dort. Wann wirst du wieder hinkommen? Eben jetzt. Ich will über Uskup und Kakandelenheim reiten. Wann brichst du von hier auf? Morgen früh. Nach Uskup? Nicht ganz. Es ist zu weit, um in einem Tag dorthin zu gelangen. Aber es gibt unterwegs mehrere gute Herbergen. Wenn es dir recht ist, so reiten wir zusammen. Und ich werde dich für deine Führerdienste belohnen. Sprich nicht so. Es ist eine Ehre für mich, bei euch sein zu dürfen. Und zu mehreren reitet es sich besser als allein. Am Morgen erwachte ich erst, als Halef an die Türe klopfte. Ich tastete mich längs der Wand hin, um sie zu öffnen. Das helle Tageslicht fiel herein. Ich hatte mich verschlafen. Im Haus aber war jedes Geräusch vermieden worden, um mich ja nicht zu stören. Der Schneider musste mit uns frühstücken, dann bezahlte ich die Zeche und wir rüsteten uns zum Aufbruch. Ich war soeben drüben bei den Fleischern, weil ich als Nachbar mein Beileid sagen musste. Der Bruder des Toten war nicht zu sehen, es hieß, er sei fortgeritten. Aber im Hof sah ich das beste Pferd des Fleischers stehen, gesattelt und gezäumt, das gilt dir. Es ist die Blutrache, die ihn antreibt. Sei also auf deiner Hut. Was für ein Pferd ist es? Ein brauner, mit langer, breiter Blässe. Wenn der Mann beabsichtigt, dir zu folgen, so wird er nicht eher wieder umkehren, als bis du dort bist. Denn nach den alten Gesetzen der Blutrache ist er ehrlos, wenn er dich entkommen lässt. Er ist ein Meridit. Meriditen sind freie Arnavutler. Du musst wissen, sie richten nur unter sich. Und zwar nach den alten Gesetzen. Lek Dukacinitz. Ich danke dir. Lebe wohl. Lebe wohl. Wir wendeten uns neuen Zielen zu. Ich brachte mein Pferd neben das des Schneiders. Wie es scheint, bist du sehr weit herumgekommen. Nur in dieser Gegend, welche ich aber auch ganz genau kenne. Wir sind fremd und haben zuweilen von einem Mann sprechen hören, welcher der Schut genannt wird. Wer ist denn das? Das ist ein berüchtigter Räuber. Es ist nicht gut, von ihm zu sprechen. Er hat seine Verbindung überall. Ist ihm denn nicht beizukommen? Nein, das Gesetz vermag hier nichts. Ich bin kein Kundiger des Koran, der Sunna und ihrer Auslegung, aber ich habe einmal gehört, Unsere Gesetze seien so dunkel und vieldeutig, dass sie selbst da, wo ihnen Nachdruck gegeben werden kann, mehr Schaden als Nutzen bringen. Anderswo könnte so etwas freilich gar nicht vorkommen. Gibt es an anderen Orten in anderen Ländern nicht auch Räuber? Ja, zuweilen, aber nur für kurze Zeit. Fast nur für Tage, denn das Gesetz hat dort die nötige Macht, um sie schnell unschädlich zu machen. Oh, List geht oft noch über die Macht. Ja, so wird die List mit List bekämpft. Bei uns ist kein Verbrecher so schlau, dass nicht irgendein Polizist noch viel schlauer wäre. Käme ein solcher hierher, so würde er sehr bald den Schut aufgestöbert haben. Oh, wie die Dinge hier liegen, ist dem Schut gar nicht beizukommen. Es ist am besten, man spricht gar nicht von ihm. Da kamen wir auf eine Pferdespur, welche von links herüberführte und dann ganz genau in unsere Richtung einbog. Ich betrachtete sie, indem ich mich vom Sattel niederbeugte. Was suchst du hier? Ich will sehen, wer hier geritten ist. Wie willst du das sehen? Nach meiner Art und Weise, die du freilich nicht kennst. Ich sehe, dass der Meredithes war. Er ist vor ungefähr einer Viertelstunde hier vorübergekommen. Das kannst du doch unmöglich behaupten. Oh doch. Die niedergetretenen Gräser verraten mir ganz genau die Zeit. Reitet weiter. Ich reite dort hinter den Büschen. Ich rollte mein Lasso auf und hängte es an den Sattelknopf. Dann nahm ich den Bärentöter zur Hand. Kaum, dass ich damit fertig war, brach ein Reiter durch die Büsche und jagte auf mich zu. Was für den Bruder ermordet? Er riss sein Gewehr hoch und drückte ab. Es verfehlte nicht einmal. Ich erhob den Bärentöter, wie um zu schießen. Da aber riss er den Halbdunkel-Schakan aus dem Gurt. Reg dich die Flinte nicht, zertrifft dich das Bein! Er wirbelte die Axt um den Kopf und schleuderte sie dann nach meinem Kopf. Einen Augenblick lang, nur einen kleinen halben Augenblick lang hörte ich ihr Sausen. Dann ein blitzschneller Ruck empor mit dem Gewehr. Die Axt traf den Lauf und flog davon. Sie hätte mich genau in die Stirn getroffen. Ein kurzer Pfiff und mein Ring schoss davon. Im Reiten legte ich den Lasso in Schlingen um den linken Ellbogen, sodass sie regelrecht ablaufen konnten. Dann warf ich die Schlinge. Ein Ruck, ein Schrei, Rie stand, der Braune rannte weiter und der Meredith lag am Boden mit straff zugezogener Schlinge um die Arme und um den Leib. Er war aus dem Sattel gerissen und in weitem Bogen zur Erde geschleudert worden. Ist er tot? Ich weiß nicht. Sieh einmal nach. Er schläft nur ein wenig. Hier, hast du seinen Chakan. Halef reichte mir die herrliche Waffe, die er vorher aufgehoben hatte. Der gewundene Stiel war mit geperlter Fischhaut überzogen. Das Beil selbst war von feiner, alter und herrlich ziselierter Arbeit. Auf der einen Seite stand in arabischer Schrift Lia Mara Kelima, ich habe ein Wort mit dir zu sprechen. Und auf der anderen Awafi Patrak, wohl bekomm's, lebe wohl. Der Künstler, von welchem diese Arbeit stammte, hatte einen etwas stacheligen Charakter gehabt. Der Meredith öffnete die Augen. Mann ist kurz und töte mich. Ich bin ein Christ und vergelte nichts Böses mit Bösem. So kennst du das Gesetz der Blutrache nicht? Ich kenne es. So weißt du, dass ich Zeit meines Lebens trachten muss, dich zu töten. Ich weiß es. Und dennoch mordest du mich jetzt nicht? Nein. Wir Christen kennen die Blutrache nicht. Darum ist bei uns der Mord ein todeswürdiges Verbrechen. Ich war eingeschlossen. Ich musste mich befreien. Ich musste schießen und wusste nicht, dass dein Bruder es war, der oben saß. Es war eine große Torheit von ihm, sich dort hinaufzusetzen. Herr, deine Worte enthalten viele Tropfen der Wahrheit. Warum wurde dein Bruder mein Feind? Weil seine Freunde deine Feinde sind. Und weil du den Schut verderben willst. Halef! Löse den Lasso von seinem Leib! Sidi! Bist du toll? Nein, mach ihn los. Das tue ich nicht. Soll ich es etwa selbst tun? Nein. Jetzt gehorcht der Halef und band den Meredithen los. Effendi, ich bin frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Wirst du mich für einen Feigling halten, wenn ich die Freiheit von dir annehme? Nein. Ich würde es auch tun und halte mich doch für einen mutigen Mann. Gut. So will ich mein Leben von dir annehmen. Es bleibt die Blutrache zwischen uns, aber sie mag einstweilen schweigen. Ich sehe meinen Chakan hier liegen. Ich hebe ihn auf und gebe ihn dir. Obgleich er eigentlich deine rechtmäßige Beute ist. Weißt du, was dies bedeutet? Nein. Das ist das Zeichen, dass die Blutrache einstweilen schweigen soll. Sobald du mir die Axt zurückgibst, beginnt sie von neuem. Also solange ich sie behalte, schweigt der Kampf zwischen uns. Ja. Willst du sie nehmen? Ich nehme sie. Mein Pferd ist dort drüben. Ich gehe jetzt, Effendi. Ich würde dir gerne meine Hand zum Abschied reichen, aber an der deinigen klebt das Blut meines Bruders. Ich darf dich nur anrühren, um dich zu töten. Leb wohl. Lebe wohl. Er schritt von dann. Aus der Ferne wandte er sich noch einmal um und winkte uns zu. Dann ging er zu seinem Pferd und ritt davon. Niemand sagte mehr ein Wort. Den Chakan habe ich heute noch. Die Rache des Blutes schläft noch immer und wird wohl auch niemals aufwachen. Wo schlägst du vor, dass wir die Nacht zubringen sollen? In Kilisili. Ich kenne doch den Wirt. Gut, so bleiben wir in Kelisili. Der Schneider ritt als Führer voran und schien sich nicht um uns zu bekümmern. Da Oskar und Omar sich hinter ihm befanden, so konnte ich mit Hale von ihm reden, ohne von ihm gehört zu werden. Sidi, du denkst doch auch, dass er jener Swef ist. Ja, das denke ich. So werde ich ein sehr offenes Auge haben. Nach 4 Stunden sahen wir Kelisili vor uns liegen. Und als wir nah an das Dorf gelangten, sahen wir einen großen Fischteich, in dessen kristallhellem Wasser sich die Bäume eines großen Gartens spiegelten. Der Garten gehörte zu einem Gebäude, dessen schlossartiges Aussehen in diesem Lande der ärmlichen Bauwerke imponieren musste. Das ist das Schloss. Es gehört dem Gastwirt, bei welchem wir übernachten werden. Wer ist er denn? Ein Türke aus Salonik, der sich hier von seinen Geschäften zur Ruhe gesetzt hat. Er heißt Murat Habulan. Wie sieht er aus? Er ist in den mittleren Jahren, lang und etwas hager von Gestalt. Und bartlos. Für einen langen, hageren, bartlosen Türken hatte ich nicht die mindeste Zuneigung. Ich kann mir einen braven, geradsinnigen, ehrlichen Türken nicht als halbes oder ganzes Skelett vorstellen und habe die Erfahrung gemacht, dass man sich im Osmanischen Reich vor jedem, der übermittelmäßig lang und hager und überdies noch bartlos ist, in Acht nehmen muss. Wir ritten durch das Tor. Ich hatte ein schlossähnliches Bauwerk erwartet, aber wie sah es aus? Es war allerdings lang und hoch, aber halb verfallen. Die Fensterlücken starrten uns leer entgegen. Das Dach war an vielen Stellen offen. Der Bewurf der Mauer war verschwunden und längs der Fronte lag das Mehl der Ziegelsteine, welche unter dem Einfluss der Witterung sich auflösten. Wir ritten bis vor das hohe, breite Tor, wo uns ein Kerl empfing, dessen langgezogenes Galgengesicht keineswegs vertrauenerweckend war. Das ist Humun, der Diener des Herrn. Efendim, mein Herr hat mit Trauer vernommen, dass du nicht gehen kannst. Darum gab er den Befehl, dass diese Leute dich zu ihm tragen sollen. Sie sind so kräftig, dass du dich ihnen anvertrauen kannst. Von 2 Knechten wurde ich in das Empfangszimmer getragen. Meine Gefährten folgten mir. Dem Eingang gegenüber saß der Schlossherr. Sei mir willkommen, hohe Effendi. Allah segne deinen Eingang in mein Haus und gebe dir lange Tage bei mir. Verzeihe, dass ich mich nicht erhebe, denn die Podagra plagt meine Beine, sodass ich sie nicht bewegen kann. Er kam mir bekannt vor. Wo hatte ich nur sein Gesicht gesehen? Die scharfen Züge, die kleinen, stechenden, harten Augen, das stark entwickelte Kinn, der breite, an den Spitzen nach unten gezogene Mund ließen sein Gesicht nichts weniger als angenehm erscheinen. So, genau so war das Gesicht eines Geizhalses zu denken, der nur auf Erwerb sinnt, der nur zusammenscharrt, ohne zu fragen, auf welche Weise er zu Gewinn kommt. Du wirst meinem Hause nicht die Schande antun, dass du nur eine Nacht unter meinem Dach verweilst. Auch mir wäre es lieb, wenn ich deine Gegenwart recht lange genießen könnte. Du sollst sehr große Reisen gemacht haben. Wer sagt das? Der Schneider? Ja. Meine Füße haben, als sie noch gesund waren, die Städte und Dörfer vieler Länder betreten. Jetzt aber sind meine Füße krank. Vielleicht erlaubst du mir, sie zu betrachten. Ich bin auch ein Hekim. Ja, aber jetzt nicht. Du bist ermüdet und ich werde euch in eure Wohnungen führen lassen. Humun, den Stuhl. Wo befinden sich diese Wohnungen? Nicht hier im Hause. Da würdet ihr zu sehr gestört sein. Ich habe deshalb für euch die Kuliaschli Anaya instand setzen lassen. Da seid ihr unter euch. Ganz wie es dir beliebt. Warum aber heißt dieses Gebäude der Turm der alten Mutter? Das weiß ich selbst nicht. Man sagt, eine alte Frau sei nach ihrem Tod oft wiedergekommen und habe des Abends im weißen Sterbegewand oben auf dem Söller des Turmes gestanden, um von da herab ihre Kinder zu segnen. Glaubst du an Gespenster? Nein. Humun brachte nun eine Art Rollstuhl. Ich setzte mich hinein und verabschiedete mich von unserem Wirt. Eben nun, als wir das Haus verlassen wollten, es war schon dunkel draußen, erhellte ein Blitz den Garten. Wassermassen stürzten vom Himmel und ein Donner rollte, als wolle er zum jüngsten Gerichte rufen. Humun schob den wackeligen Stuhl so schnell er konnte und meine Gefährten liefen vor mir her. Es ging durch den Garten, in dem es mehrere Teiche gab und verschiedene Gebäude. Endlich erreichten wir den Turm der alten Mutter. Es war ein rundes, sehr altes Bauwerk mit 4 Fenstern übereinander, also von ziemlicher Höhe. Fenster aus Glas aber waren wie gewöhnlich nicht da. Der Eingang stand offen. Das Erdgeschoss bestand aus einem einzigen Raum, aus welchem eine ziemlich gebrechliche Treppe nach oben führte. Ich sah, dass Matten an der Wand hingelegt waren, auf denen einige Kissen lagen. In der Mitte des Raumes stand auf niedrigen Füßen ein viereckiges Brett, welches uns wahrscheinlich als Tisch dienen sollte. Weiter gab es nichts. Dies ist eure Wohnung, Herr. Dieses Zimmer ist das Beste, welches wir haben. Und der Gebieter will dich dadurch auszeichnen, dass er es euch anweist. Und was für Räume sind über uns? Noch 2 ebensolche, wie dieser hier. Dann kommt das Gemach des schönen Blickes in die Ferne. aber sie sind nicht möbliert, weil niemals jemand darin wohnt. Er verabschiedete sich und eilte durch den Regen zurück. Wir waren allein. Die Türe wurde angelehnt, doch nicht ganz zugemacht. Ein blendender Blitz erleuchtete für einen Augenblick das Dunkel, aber dieser Moment hatte genügt, mir zu zeigen, dass es gegenüber an dem Getreideschober Menschen gab. Wer waren diese Leute? Ich beschloss, sie zu belauschen. Gebückt schlich ich, trotz der Behinderung durch mein Gipsbein, zum Schober hin und kletterte hinein. Die Bündel lagen mit den vollen Ähren nach innen. Ich schob mich langsam und leise so weit vor, dass die Ähren mein Gesicht vollständig verschleierten. Ich aber zwischen ihnen hindurch den hohlen Innenraum völlig überblicken konnte. Allah, Allah, wie hat dich der Fremde zugerichtet? Murat Abulan, welcher das Podagra simuliert hatte, war seiner Füße so gut mächtig, dass er trotz des Unwetters nach der Falme hatte gehen können. Nein, ich bin geworden ein armseliger Krüppel, der den Gebrauch seines Armes verloren hat. Dafür aber soll er eines zehnfachen Todes sterben. Mein Bruder Manach hat ihn mir als sehr klug geschildert. Er hat es nicht bewiesen, dass er es ist. Bruder? Jetzt wusste ich, warum er mir bekannt vorgekommen war. Manach el-Barscha und Murat Abulam waren Brüder. Nein, klug ist er gar nicht, sondern er hat den Scheitan, welcher ihn beschützt. Wie ist unser Plan? Es bedarf keiner großen und langen Beratung. Was wir wünschen, das ist der Tod dieser Leute. Am Eingang stand Humun, der Diener. Und ihm gegenüber der Meridit, der Bruder des toten Fleischers von Spiganzi. Wir warten, bis sie schlafen und fallen dann über sie. Zu seinen beiden Seiten befanden sich Manach el-Barscha und Barut el-Amassar. Neben dem Letzteren saß der alte Mübarek, welcher den Arm in einer Binde trug. Wenn wir diese Fremden töten und es wird offenbar, so ist es um mich geschehen. Auf der Seite, wo ich versteckt war, befanden sich drei Personen. Nämlich die beiden Alachi und Zuef, der Spion, der sich uns gegenüber als Afrit der Schneider ausgegeben hatte. Ihre Kleider waren vom Regen durchnässt. Würde ich mich durch die Flucht retten, müsste ich alles verlieren, was ich besitze. So fang es nur klug an. Es darf keine Spur von den Fasten übrig bleiben. Natürlich. Sie müssen ganz klein zerhackt und dann in den großen Fischteich Haburams geworfen werden. Den Hechten zum Fraß. Und die Hechte verspeise dann ich? Das fällt mir gar nicht ein. Nun folgte eine lange Beratung darüber, wie sie uns am besten überfallen und erwürgen oder erschlagen können. Endlich einigten sie sich dahin, mittels einer vorhandenen Leiter von außen den Turm zu ersteigen, den Deckel der Treppenöffnung aufzuheben und dann behutsam über die Treppe bis ins innerste Geschoss, wo wir fest im Schlaf liegen würden, hinabzugelangen. Diesen deutschen Giauer müssen wir allerdings zwei Männer richten. Sander und Biber, ihr nehmt ihn auf euch. Diesen Oskar fordere ich für mich allein. Ich bin es, den er verfolgt. An mir will er sich rächen und dafür soll er unter meinen Fäusten ersticken. Jetzt fragt es sich, wer von den anderen den Omar töten soll. Ich schlage vor, der Meridit nimmt ihn. Mir geht dieser Omar heute gar nichts an. Ich sage euch jetzt, dass ich keinen einzigen von diesen Leuten auf mich nehmen werde. Meridit, das wäre eine Treulosigkeit gegen uns. Und darum hoffe ich, dass du nur scherzest. Ich habe vollständig im Ernst gesprochen. Wenn du das wirklich so meinst, so wäre es besser, wir hätten dich gar nicht kennengelernt. Wer nicht mit uns ist, der ist wider uns. Ja. Wir müssten dich, wenn du bei deinem Vorhaben bliebest, als unseren Feind betrachten. Ich bin nicht euer Feind. Ich werde euch in eurem Vorhaben nicht stören. Aber euch auch nicht beistehen. So betrachtest du diese Leute nicht mehr als unsere gemeinsamen Feinde? Oh ja, denn sie haben meinen Bruder getötet. Aber es ist zwischen ihnen und mir ein Waffenstillstand abgeschlossen worden. Bist du toll? Ich habe dem Deutschen meine Chakan gegeben. Allah, das ist ein heiliger Brauch, bei welchem die Vereinbarung niemals rückgängig gemacht werden kann. Der Meridit lieferte einen Bericht seines verunglückten Überfalles und erzählte die Sache so wahrheitsgetreu, dass mein Verhalten in das günstigste Licht gestellt wurde. Tut, was ihr wollt. Ich hindere euch nicht daran. Aber verlangt nicht von mir, dass ich mich an der Ermordung meines Wohltäters beteilige. Teufel, verschlinge diesen Deutschen mit Haut und Haar. Es ist, als ob diesem Menschen alles gelingen und zum Guten ausschlagen müsse. Ich gehe. Wenn du wirklich gehen willst, so schwöre uns vorher bei dem Bart des Propheten, dass du dich der Fremden nicht annehmen wirst. Dieses Verlangen ist eine Beleidigung. Ich habe euch mein Wort gegeben. Aber bedenke wohl, welcher Strafe du verfallen würdest. Wenn es dir einfiele, uns zu täuschen. Wir lassen nicht mit uns scherzen. Wagst du es, mir das zu sagen? Du, dessen ganzes Wesen und Handeln eine einzige große Lüge ist? Wer bist du? Der alte Mübarek, der Heilige? Ist das nicht eine Lüge? Du warst auch Busra, der Krüppel. War das nicht eine Täuschung? Wo bist du her? Und wie lautet dein wirklicher Name? Niemand weiß es. Niemand kann es sagen. Du bist gekommen wie eine Krankheit in das Land, wie eine Pest, vor welcher Allah alle seine Gläubigen beschützen möge. Du hast dich in das verfallene Gemäuer der Ruine festgesetzt, wie ein Sukutan, wie Schierling und Bilsenkraut, welches den ganzen Umkreis vergiftet hat. Ich selbst bin nur ein sündhafter Mensch. Aber mit dir mag ich mich nicht vergleichen. Und noch viel weniger duldig es, von dir beleidigt zu werden. Wenn du meinst, eine Macht zu besitzen, vor welcher man sich fürchten muss, so überlasse ich es schwachen Menschen, diese Furcht zu hegen. Es kostet jedem von uns nur ein Wort, so bist du verloren. Ich werde dieses Wort nie aussprechen, außer du zwingst mich dazu. Und wenn du wissen willst, welches dieses Wort ist, so blicke her, ich habe es in der Hand. Er hatte sein Messer aus dem Gürtel gezogen. Allah, willst du mich erstechen? Heute nicht und auch fernerhin nicht, wenn du mich nicht dazu zwingst. Vergiss das nicht! Nun, gute Nacht! Er steckte das Messer wieder zu sich, entfernte die Bündel und kroch hinaus. Auf einen Wink Abulams folgte ihm Humun, der Diener, vorsichtig nach. Als dieser nach kurzer Zeit wiederkehrte, meldete er, dass der Meridit sich wirklich entfernt habe. Dem hat Allah den Verstand genommen. Auf ihn ist nun nicht mehr zu rechnen. Er hat mir nicht umsonst gedroht. Ich werde dafür sorgen, dass er uns nicht zu schaden vermag. Es ist jetzt aber immer noch die Frage ungeklärt, wer diesen Omar beseitigt. Ich nehme ihn auf mich. Gut, so bleibt nur noch der kleine Hatschi übrig. Leider kann ich nicht dabei helfen, weil ich verwundet bin. So gebt ihn in meine Hand. Es soll mir eine Wonne sein, ihm das Lebenslicht auszulöschen. Er ist klein und scheinbar schwach. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Dieser Zwerg hat den Mut eines Panthers und ist gewandt wie ein Sperber. Das ist auch meine Meinung. Ich habe die Vorbereitung zu treffen und werde mich jetzt entfernen. Humun geht natürlich mit mir. Ich werde ihn aber von Zeit zu Zeit senden, um nachzufragen, ob wir beginnen können. Warte noch einen Augenblick. Ich möchte dich noch um einiges Nebensächliche fragen. Das gab mir Veranlassung, mich zurückzuziehen. Noch immer rauschten die Wassermassen laut vom Himmel herunter, zuckten die Blitze und grollte der Donner. Es gelang, unbemerkt aus der Scheune herauszukriechen. Wie aber nun nach dem Turme kommen? Es war zwar nicht weit, aber ich hatte nichts, worauf ich mich stützen konnte. Da wurde die Türe geöffnet und Osko steckte den Kopf heraus, was er alle 2 bis 3 Minuten getan hatte. Er bemerkte mich, kam herbeigeeilt, nahm mich huckepack auf seinen Rücken und trug mich in den Turm. Dort ließ er mich auf den Teppich nieder, da wo ich zuvor gesessen hatte, sodass ich die Türe vor mir hatte. Ich ließ dieselbe so weit öffnen, dass man von draußen einen Blick hineinwerfen konnte. Warum das? Es regnet ja herein. Nicht viel. Das Wetter kommt von der anderen Seite. Der Wirt soll hereinblicken können, um zu sehen, dass wir alle beisammen sind. Und nun erzählte ich, was ich gesehen und gehört hatte. Herr, ich möchte die Schurken in dem Schober aufsuchen und jedem eine Kugel durch den Kopf jagen. Dann hätten wir vor ihnen Ruhe und könnten unseren Weg in Frieden fortsetzen. Da willst du ein Mörder sein. Ein Mörder? Wo denkst du hin? Diese Halunken sind Raubtiere. Und wie ich einen stinkenden Schakal oder eine Hyäne erschlage, ohne mir Vorwürfe darüber zu machen, so kann ich auch diese Schurken unschädlich machen, ohne dass es mein Gewissen beschwert. Wir sind nicht ihre Richter. Wollen wir uns denn immer und immer mit den Gedanken an diese Schurken plagen? Haben wir einen Genuss von unserer Reise? Kann unser Ritt uns zur Bereicherung unserer Kenntnisse dienen? Wir reiten durch dieses Land wie Ameisen, welche über den Weg laufen und im nächsten Augenblicke gewärtig sein müssen, zertreten zu werden. Ich danke für ein solches Vergnügen. Also schießen wir diese Schakale in Menschengestalt nieder, wo und wann wir können. Ich weiß recht wohl, in welcher Lage wir uns befinden. Bringen wir sie vor einen Richter, so werden wir heimlich ausgelacht. Nehmen wir selbst das Recht der Vergeltung in die Hand, so handeln wir gegen die Gebote meines Glaubens und gegen die Satzung der Menschlichkeit. Wir müssen also beides unterlassen und lieber versuchen, uns dieser Feinde zu erwehren, ohne an ihnen ein Verbrechen zu begehen. Wie willst du das anfangen, Effendi? Ich habe einen Plan.